Kitty, kitty, kiss me. Kitty, kitty, kiss me. Kitty, kitty, kiss me. Go, go, go. Kitty, kitty, frag me. Kitty, kitty, zag me. Immer wieder, no, no, no. Kitty, kitty, einmal. Kitty, kitty, zweimal. Kitty, kitty, dreimal. Go, go, go. Kitty, kitty, kiss me. Kitty, kitty, kiss me. Denn ich lieb dich so. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Moonlight muss ja nicht dabei sein, wenn dein roter Mund mich küsst. Herrlich kann es für uns zwei sein, auch wenn's dunkel ist. Gonna do it one more time. Moonlight muss ja nicht dabei sein, wenn dein roter Mund mich küsst. Kitty, kitty, kitty, kiss me, auch wenn's dunkel ist. Your turn, baby. Let's do it one more time. Moonlight muss ja nicht dabei sein, wenn dein roter Mund mich küsst. Kitty, kitty, kitty, kiss me, auch wenn's dunkel ist. Ah. Going home. Kitty, kitty, kiss me. Kitty, kitty, kiss me. Kitty, kitty, kiss me. Go, go, go. Denn ich lieb dich so.